Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren mit Bobby Blue Bland und B.B. King, Lou Rawls, Grand Funk Railroad, Humble Pie, Jimmy Cliff, Amadee Pierre, Ben Pollack, Jimmy Dorsey, Sonny Thompson, Grahan Moncourt der Dritte und Albert King. Permanent member of the Fillmore family, a great guitarist, this is Mr. Albert King. Next day in tears. shake it like you find it. Now you can leave it just like it is. Leave it like it is. And that's the way it's always been. Yes, it is. That's the way love is. You know it is. Wins is all right, well. Wins is all right. Thirst is all wrong. Thirst is all wrong. And one day you are with it, baby. Mm-hmm. The next day it's all gone. Oh. Just like it is. Leave it like it is. And that's the way love said it's always been. And yeah, that's the way love is. That's the way love is. And I'd like to hear you. Why do you beg her? Yes, you beg her. Saturday she'll flee. One day she says she loves you, the next day she might leave you. I show you shake it like you're finding. Now you can leave it just like it is. And that's the way love said it's always been. And that's the way love is. And I know it seems so unfair sometimes, but that's the way it is. Met you on a, oh, oh, Lord, you have to cry. Someday, one of these old days, you're gonna look for me, Lord, and I'll be gone on. I know you don't worry about me, Lord. And I'd like to tell you a story here that goes like this. Now, when you got a headache, the headache powder soothes the pain. And when you're down to rest, oh, you feel all right again. But when you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache, it ain't a damn thing you can do. My friends will laugh and call me a fool. Your kisses are sweet as they can be. Before I let you make a fool out of me, I better drink muddy water, sleep in a hollow log. I love you, my baby, but you won't be fair. You don't know how to be on the square. Have your butter, baby, if you must. Before I'll have a woman I cannot trust, I'll drink muddy water, lay down and sleep in a hollow log. Yeah. the dynamic, the soulful Mr. Lou Rawls. Can we have your ovation, please, for Lou Rawls? Lou! Lou! One more, baby! Encore time, Lou! Drei Live-Aufnahmen von vier Rhythm and Blues-Größen startete diese Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro. Albert King spielte im Sommer 1968 in San Francisco, Kalifornien im Fillmore West, dokumentiert auf Stax Records, Live Wire Blues Power und eröffnete sein Set mit Herbie Hancocks Watermelon Man. Zu dieser Zeit fing das weiße US-Rockpublikum an, sich für Albert B.B. King und auch Bobby Blue Bland zu interessieren, während sich das schwarze Publikum mehr und mehr dem Soul zuwendete. Im Falle von Albert King stimmt das nicht so ganz. Der war seit 1966/67 beim Stax Label in Memphis, Tennessee. Das war ein reines Soul-Label und dort hatte Albert King seine größten kommerziellen Erfolge, nachdem sein vorher größter Hit Don't Throw Your Love on Me So Strong für King Records 1962 beinahe eine Ausnahme war. Nach Watermelon Man gab es eine Kostprobe vom Live-Album B.B. King und Bobby Blue Bland Together for the First Time Live von 1974. Beide entstammten ja der Memphis-Blues-Szene der frühen 50er Jahre. That's the Way Love ist eigentlich ein Bobby Blue Bland-Titel, der hier von B.B. King unterstützt wird. Beide Interpreten waren in den 70ern beim großen Plattenlabel ABC Records, also kombinierte man einfach die beiden Bluesstars und nahm sie beim Live-Konzert auf. Man kombinierte sozusagen einerseits die Live-Atmosphäre beim erfolgreichen Live Wire Blues Power Album von Stax Records und von Albert King mit den nicht ganz so erfolgreichen Blues Power Star Besetzung des Chicagoer Labels Chess, das in den 60er Jahren die unterschiedlichsten Platten veröffentlicht, auf denen Muddy Waters, Bo Diddley, Little Walter oder Howlin' Wolf zusammen musizierten. Zum Ausklang dann eine Live-Aufnahme von 1966 mit Lou Rawls, der die Besetzung selbst ansagte, I'd rather drink muddy water. Es folgt Rockmusik von 1968 bzw. 1969 gegründeten Bands, Grand Funk Railroad aus Detroit und Flint in Michigan und Humble Pie aus London, England mit Peter Frampton und Steve Marriott von The Hurt bzw. den Small Faces. Zuerst Into the Sun von 1969, danach Humble Pie von ihrem zweiten Album Town and Country mit Down Home Again. Es gab nur wenige und vor allem wenig wirklich erfolgreiche Reggae-Musiker, die weltweit bekannt waren und darüber hinaus von Anfang an dabei waren. Der im November 2025 im Alter von 81 Jahren verstorbene Jimmy Cliff war wohl der einzige Reggae-Musiker, der über so viele Jahrzehnte dabei war. Von 1962 an veröffentlichte er Platten. Seine musikalischen Stationen besingt er gleich selbst. Von seinen Anfängen beim Produzenten Leslie Kong 1962 über 1966 als Rocksteady aufkam und 1971, als das Ganze dann Reggae genannt wurde. Diese drei Jahreszahlen benennt Jimmy Cliff auf seinem Lied Reggae Music vom 2012er Album Rebirths. Davor hatte Jimmy Cliff 7 Jahre keine Platte produziert. Darauf angesprochen und über Reggae im Allgemeinen meinte er 2012, dass er mal wieder froh war, mit mehreren Musikern live im Studio Musik einzuspielen, statt wie sie oft im neuen Reggae nur einen einzigen Keyboarder zu haben, der dann alle Sounds und Musik alleine macht. Aus dem gleichen Jahr 2012 hören wir danach eine Unplugged Version von You Can Get It If You Really Want mit Jimmy Cliff an der akustischen Gitarre. Übrigens ist Jimmy Cliff ein Linkshänder, der wie Albert King die Rechtshänder-Gitarre einfach umdreht und so spielt. Making me feel alright now. Oh, oh, oh, oh. Well, here's something from the heart of the calm. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Hey, hey, hey. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, the heart of the sea now. You can get. Try and try, try and try. You'll succeed at last. Try and try, try and try. You'll succeed at last. And I know it. And I show it. And I live it. I want more. The power and the glory. Amats musikalisches Fundbüro gab die Elfenbeinküste ihren musikalischen Einstand mit dem Gitarristen, Singer-Songwriter Amédée Pierre, 1937 bis 2011. Der fing in den 60er Jahren an, originale und auch originelle Musik von der Elfenbeinküste zu machen, nachdem die heimische Musikszene im Grunde von nigerianischer, ghanaischer, kongolesischer oder sogar kubanischer Musik geprägt wurde, die die Musik von der Ivory Coast praktisch beinahe komplett verdeckte. Blinan von Amédée Pierre ist wohl irgendwann in den 60er Jahren erschienen. Ein genaues Datum oder eine Jahreszahl ist mir nicht bekannt. Die nächsten beiden Tonbeispiele stammen von 1937 und 1942. Das kann ich mit Bestimmtheit behaupten. Schlagzeuger Ben Pollack mit Alice Blue Gown und als Saxophonist und Klarinettist Jimmy Dorsey, Bruder vom Posaunisten und Bandleader Tommy, hier unter anderem mit Alan Reuss an der Gitarre, Sorghum Switch. Damit ist vermutlich eine Route aus der Getreideart Sorghum gemeint. Jimmy und Tommy Dorsey, Benny Goodman und etwas später Glenn Miller waren alle erfolgreiche weiße Swing-Bandleader und alle hatten gemeinsam, dass Hollywood ihnen Filme widmete. Die Dorsey-Brüder spielten sich 1947 selbst in The Fabulous Dorseys, während sowohl die Benny Goodman-Story von 1956 mit Steve Allen statt Benny Goodman gedreht wurde und auch die Glenn Miller-Story von 1954 musste ohne Glenn Miller auskommen, da dieser damals schon 10 Jahre tot war. Und er wurde dann von James Stewart ersetzt. Aber dafür hatte Schlagzeuger Ben Pollack eine etwas größere Nebenrolle. Man sieht ihm auch Schlagzeug spielen, da Glenn Miller eine Zeit lang dessen Arrangeur war. Thank you. nach dem Zweiten Weltkrieg gingen sehr viele Big Bands ein, beziehungsweise mussten sich verkleinern. Einige spielten Swing, andere den neuen Bebop in solchen kleinen Besetzungen, andere bevorzugten den sehr viel direkteren, ebenfalls damals noch neuen Rhythm and Blues. Zum letzteren tendierte der Pianist Sonny Thompson. Ich habe drei Aufnahmen ausgewählt. 1948 Blue Dreams mit Tenorsaxophonist Eddie Shembley und dem Gitarristen Arvin Garrett, über den es nur sehr spärliche Informationen gibt. 1956 Gumshoe mit King Curtis am Sax. 1961 Pardon 10 mit der Sängerin Lula Reed, der damaligen Ehefrau von Sonny Thompson, die hier aber sehr anders als sonst klang. Ich hätte fast auf Big Mabel getippt, die schon sehr anders klang als Lula Red, deutlich aggressiver. In der Sonny Thompson Band damals befand sich auch zu diesem Zeitpunkt der Gitarrist Freddie King. Thank you. zum Ende dieser Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro gibt es Jazz von 1964 und von dem New Yorker Blue Note Label. Grahan Monku III. Fungierte nicht nur als Posaunist, sondern ebenso als Bandleader. Monk in Wonderland mit dabei als Rhythmusgruppe Bob Cranshaw und Tony Williams an Bass und Drums, Bobby Hutchinson am Vibraphon, Jackie McLean als Altsaxophonist und Lee Morgan an der Trompete. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thank you.